Führern einem deutschen Vaterland. Gauner beherrschen uns, das Schöne liegt verbrannt. Da stürmt das Freiheitstor der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Da stürmt das Freiheitstor der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Eisern steht das junge Volk, das Sturmband fester am Kinn. Aus der Knechtschaft Dunkelheit ragt unser stolzer Sinn. Da stürmt das Freiheitskorps der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Da stürmt das Freiheitskorps der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Der Kampfverband voran in Reihe und Glied. Nur für unser Heimatland erklingt das Kriegerlied. Hier stürmt das Freiheitskorps der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Hier stürmt das Freiheitskorps der jungen Deutschland, wir kommen schon. Deutschland, wir kommen schon.